woche.com or call them at 516-771-3181. Your German newspaper for America. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Wöchentliche deutschsprachige Gottesdienste im Internet durch die Deutsche Funksendung. Unsere Sendung nimmt wieder eine alte Tradition auf. Wir bieten Ihnen eine Auswahl an wöchentlichen Gottesdiensten in deutscher Sprache, die nun weltweit von deutschen Kirchen produziert und Ihnen allen Hilfe und Trost spenden möchte. Unsere Wahl versucht Ihnen, weltweite Seelsorge und Erbauung zu ermöglichen. Ob wir Sie mit einer Stimme aus Deutschland, Kanada oder gar Finnland und den dazugehörigen Bildern verbinden, unsere Links, die in diesem Text im Blog stehen und den Namen der jeweiligen Kirche blau ausweisen und Sie beim Anklicken dieses Namens zu dem Video des Gottesdienstes führen, sollen Ihnen die Suche nach einer 30- bis 50-minütigen Gottesdienstsendung abnehmen. Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen. Und gleich zwei Verbindungen bewogen mich, mir im Art Deco Caligari Filmtheater in Wiesbaden, Deutschland, den Stummfilm Frau im Mond anzuschauen. Zum einen gibt es in Tampa, Florida, auch einen schönen alten Filmpalast von 1926, das Tampa Theater, wo ich öfters bin. Zum anderen werden darin auch Stummfilme gezeigt mit Wurlitzer Orgelmusik live, denn die Orgel ist in bestem Zustand, wunderschön restauriert, wie auch dieser ganze Filmpalast. Und das ist auch, wie das Caligari in Wiesbaden, eine Kulturinstitution der Stadt. Und mit einer der Königinnen der Wurlitzer Orgel, nämlich mit Rosa Rios, die bereits in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts in der Radio City Music Hall in New York City dieses Instrument zu Stummfilmen spielte und später nach Florida zog und ihre Kunst in Tampa im Tampa Theater zeigen konnte, hatte ich 2002 ein langes Interview gemacht. Auch da eine ganz, ganz tolle Begegnung. Natürlich war ein weiterer Grund, dass in Florida natürlich die Raumfahrt der USA beheimatet ist und Werner von Braun die Brücke zur friedlichen Nutzung von Raketen schlug. Das war natürlich nach dem Krieg und für NASA sein Ingenieurkönnen einsetzte. Wie also hatte man in den 20er Jahren die Raumfahrt gesehen und vor allem, wie diese nach dem rein fantastischen Märchen Peterchens Mondfahrt, das natürlich auch als Film dargestellt wird, nun als Drama in Frau im Mond dargestellt und dazu einen langen Film gemacht. Das interessierte mich. Spannend wurde es und zu den tollen Ideen und gar nicht so unwahrscheinlichen Vermutungen wie Luft oder Schwerkraft in Richtung grauem Planeten und auf diesem sei und wie es dort wohl war, wenn man hinflog und landete, all dies hatte man nun vor Augen in Frau im Mond. Dank der wunderbar restaurierten Kopie dieser Filmfassung des Fritz-Lang-Films des DFF, des Deutschen Filminstituts und Filmmuseums, das zusammenarbeitete mit dieser wunderbaren Aufführung, konnte man sich 3 ganze Stunden lang daran satt sehen. Und hier ist ein bisschen eine Einführung in Frau im Mond, Stummfilm mit Live-Musik, hatte ich im Programm gelesen. Auch schöne kleine Bilder gesehen in Schwarz-Weiß, wo eine, naja, Art Papp-Rakete da auf dem Mond steht und die Menschen noch sehr tief geschminkt sind, weil es ja ein Stummfilm ist und die Mimik ganz, ganz wichtig. Dieser Film von 1929, 170 Minuten lang, und 6 Menschen treten die erste Fahrt zum Mond an. Ein wunderlicher Professor behauptet, dass es auf dem Mond Gold gäbe. Sein junger Freund Helios hat die Rakete gebaut und ist selbst mit an Bord. Mit von der Partie sind außerdem Chefingenieur Windegger und dessen Verlobte Friede sowie ein Agent eines Wirtschaftssyndikats, das das Mondgold kontrollieren will. Der 6. im Bunde ist ein blinder Passagier. Auf dem Mond kommt es zum erbitterten Kampf um das Gold. Als der Sauerstoffbehälter beschädigt wird, muss einer der Reisenden zurückgelassen werden. Ein visionäres Werk 40 Jahre vor der Apollo 11 und der ersten Mondlandung, sagt man in diesem Programmheft des Caligari Film Museum, des Filmtheaters. Für unsere neue Wiesbadener Kunstkarte wählen wir aus Frau im Mond als ein Motiv. Und das ist natürlich auch interessant. Da war also eine Kunstkarte, wo man also in alle möglichen Kunstinstitutionen auch auf diese Karte gehen konnte. Also eine ganz tolle Zusammenarbeit zwischen den Kulturinstitutionen in Wiesbaden. Aber natürlich dieser Fritz-Lang-Film, Buch Thea von Harbu und mit Gerda Maurus, Willi Fritsch, da habe ich auch gestaunt, und Klaus Pohl. Und hier drunter stand Live-Musik von und mit Uwe Oberg, Piano. Da stand also vorne links ein Flügel und ein Herr fing an zu spielen, als der Film begann. Jazz-Pianist und Composer Uwe Oberg, der 3 Stunden zu diesem Film am Flügel die Musik lieferte, wie erklärt er in unserem Gespräch? So sagt er, muss ein guter Film die Spannung auch ohne Ton bieten, und das tut dieser Film ganz bestimmt. Auf der großen Leinwand sehr beeindruckend, so ein Stummfilm, und natürlich hat das Caligari wunderbare Sitze, die aber auch nach 3 Stunden ein bisschen fragwürdig werden. Erinnert hat mich die Gesichtsmimik übrigens und die Gestik der Schauspieler in dem Film, besonders die Ausdruckskraft der Augen von einem in seinen späteren Filmen mit Lillian Harvey zum Beispiel gewohnt singenden Willi Fritsch und an Filme in Asien, da dort diese Mimik vom Tempeltanz her rührt und jede Bewegung eine Symbolik hat, die wir schon lange nicht mehr im Tonfilm natürlich gebrauchen. Dort jedoch in diesem Stummfilm findet man diese Tradition und auch in den Fernsehproduktionen in Südasien und in Asien. Das ist sehr interessant, weil man, wie gesagt, auch da sehr viel ohne Sprache machen kann und ich das selbst erlebt habe, als ich in Südasien Besuch machte. Aber zurück zu Uwe Oberg, der durch Zufall zu seiner nun auch überregionalen Rolle als Stummfilmbegleiter per Klavier und mit elektronischer Einspielung, zum Beispiel Improvisation, die Dramatik wie auch die leisen und sanften Szenen vertont. Diesen interessanten Künstler, Musiker und Komponisten musste ich kennenlernen und Ihnen jetzt, meine lieben Hörer, vorstellen. Unser Gespräch erfolgt nun mit Herrn Oberg. Und da wollten wir eigentlich an einem ruhigen Ort sprechen. Und wir landen in einem Café, das zwar keine musikalische Untermalung hatte, was mir sehr lieb ist, aber dafür jede Menge schepperndes und Gesprächen des um uns herum, was natürlich auch ein bisschen den Live-Charakter unterstreicht, wenn man solche Gespräche führt. Also viel Spaß bei unserem Gespräch und ich hoffe, Sie finden zu Stummfilmen und auch zu Herrn Obergs Begleitung dieser, denn er macht das also schon seit über 30 Jahren, sagt er, wobei der Zufall am Anfang eine Rolle spielte. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Am Mikrofon Susanne Nielsen, die jetzt mit Uwe Oberg ins Gespräch kommt. Ja, wir sitzen im Kulturspiegel und stellen sich vor, ich habe einen ganz fantastischen Abend erlebt mit Ihnen, und zwar Frau im Mond, ein Stummfilm im Caligari in Wiesbaden. Ich bin Susanne Nielsen und stellen Sie sich kurz vor. Mein Name ist Uwe Oberg. Und Herr Oberg, Sie sind Pianist. Und Sie habe ich erlebt, nicht nur mit Piano, sondern auch mit recht viel Technik dabei. Es waren also auch Computerklänge, die da mit eine Rolle spielten. Und das gab es natürlich in den Jahren, wo dieser Stummfilm gemacht wurde, wahrscheinlich noch nicht. Damals hat man Orgeln, nicht? Oder hatte man Wurlitzer und andere Instrumente, die zum Stummfilm gepasst haben? Ja. Das war ganz unterschiedlich eigentlich. Meistens gab es Orchestermusik, die komponiert wurde. Nur wurde das irgendwann und während der Aufführungen aufgeführt wurde, nun war das meistens nur bei den Premieren, bei den Filmpremieren, weil es sonst zu teuer war einfach. Ja. Deswegen gab's. Wir sitzen in einem Café, muss man dazu sagen. Und immer wenn man leise sein möchte, passiert irgendwas Schönes. Das ist Live-Radio. Okay. Das ist live. Ja, kalter Kaffee und Teller. Genau. Ja. Und bei solchen Sachen braucht man dann irgendwie, wenn man die wieder aufführen will, ich weiß, die Mona Stiftung ist da in Wiesbaden und auch diese Stummfilme werden ja auch präpariert. Die werden also neu restauriert. Ja. Genau, fantastisch. Und wir haben wirklich eine super Kopie von Frau im Mond gesehen. Ich hatte das noch nie gesehen und es ist ein 3-Stunden-Film. Und Sie haben 3 Stunden dazu gespielt am Stück. Wie macht man das? Kann man sich darauf vorbereiten? Ja, natürlich. Ich meine, ich mache das jetzt schon seit über 30 Jahren und ich habe einen riesen Speicher in meinem Kopf sozusagen an Musik, die ich abrufen kann und die ich auch immer wieder neu erfinden kann. Also ich improvisiere vor allen Dingen im Kino. Und natürlich muss ich den Film kennen. Ich gucke mir den am besten am Tag an, direkt am Tag der Aufführung gucke ich mir den Film an. Wobei bei Frau im Mond, den habe ich schon, ich weiß nicht, 10-mal gespielt. Und den kenne ich, naja, nicht auswendig, aber ich weiß, was kommt. Ich weiß die Schnittfolge und ich weiß die inhaltliche Folge, die Dramatik. Und damit gehe ich dann mit. Und Sie sind aber ganz auf andere Weise dazu gekommen, durch Zufall, ja, zu dem Spielen für Stummfilme. Es war so gewesen, genau. Ich bin Jazzpianist und irgendwann hat mich jemand vom Deutschen Filminstitut gefragt, ob ich im Caligari, da ist der Pianist ausgefallen oder keine Ahnung mehr, was das war, ob ich da den Film Der Golem machen möchte. Und ich habe gesagt, okay, mache ich mal und habe mir den Film angeschaut. Hat mir damals nicht gefallen, muss ich gestehen. Aber ich habe das ernst genommen und habe mir sozusagen, ich habe mir ein Filmprotokoll geschrieben, was ich immer noch mache. Und habe mir dazu geschrieben, auch so eine kleine Partitur, was ich wann machen will. Und Sie komponieren auch? Also das hier, ich komponiere sozusagen, es war so eine Art Komposition. Und ich bin mit meinen Zetteln dann ins Kino gegangen, stellte die aufs Klavier, habe mir die aufs Klavier gestellt und guck mir den Film an und ich merke, das funktioniert so überhaupt nicht, wie ich das mache. Ja. Ich kann nicht gleichzeitig auf den Film gucken, auf meine Partitur und auf mein Filmprotokoll und ich bin total ins Schleudern gekommen. Oh. Aber es hat wahrscheinlich keiner gemerkt. Das ist ja das Schöne mit dem Improvisieren. Die wichtigen Leute haben es nicht gemerkt, sage ich einfach mal. Ja, und das ist also in Wiesbaden im Caligari. Sie sind aber auch in anderen Städten unterwegs, auch mit Stummfilmen? Ich bin auch in anderen Städten auf Festivals unterwegs. Also demnächst spiele ich in Karlsruhe auf dem Stummfilmfestival. Und wir sind jetzt im August 2021, muss man sagen. War im Corona-Jahr irgendwas oder haben Sie da ziemliche Ruhepause gehabt? Ziemliche Ruhepause. Also ich meine, es gab letzten Sommer wieder ein paar Veranstaltungen. Und ich habe auch während des Lockdowns beim Filmfestival Go East einen Film begleitet. Das war allerdings dann also kein Livestream, aber es wurde aufgezeichnet und gestreamt für eine bestimmte Zeit, ja. Und wenn man so etwas macht, jetzt haben Sie also gesagt, das geht nicht auf all das zu schauen. Was machen Sie? Sie schauen den Film und Sie spielen. Es scheint so zu wirken, ist es aber letzten Endes nicht. Ich musste natürlich mein Konzept überdenken und so und habe dann teilweise komponiert, habe Sachen aufgeschrieben, die ich natürlich auswendig spiele im Kino. Ich habe da nie Noten dabei. Und das vermischt sich mit einer Improvisation immer. Also ich bin von Haus aus Improvisierer. Ich habe schon als Kind angefangen, einfach zu spielen, einfach los und zu gucken, wo das losgeht. Da, wie Sie mir mit den Händen zeigen. Das war also Klavier, wie Sie als Kind gespielt haben? Genau, das und ging los da mit 7. Musikalische Eltern, die das gefördert haben? Ja, ja. Wobei, also es gibt künstlerische Eltern. Meine Mutter war Tänzerin im Ballett. So. Und die könnte ja nun improvisieren und Klavier, denn da wird ja immer gespielt. Das ist richtig, ja. Wobei sie hat mich eigentlich nicht unbedingt an die Musik rangeführt, aber sagen wir, das war der Spirit, der da war. Einfach ein künstlerischer, ja. Haben Sie damit getanzt? Nee. Aber wir haben zusammen, im Kirchenchor gesungen, was ich bis zu meinem Stimmbruch, so von im zarten Alter 13, 14 Jahre, auch unheimlich gern gemacht habe. Und dann in der Pubertät ist das natürlich alles anders. Man will, was man will. Rockmusik war damals angesagt. Haben Sie gemacht? Habe ich alles gemacht. Gitarre und Bass habe ich gespielt. Klavier war dann so ein bisschen. Ist so ein bisschen so nebendran, weil man auch nicht in der Band spielen konnte. Man wollte laute Rockmusik machen damals und das ging mit dem Klavier nicht. Und irgendwann kam der Jazz. Und Jazz ist ja eigentlich eine wunderbare Art weiterzumachen, finde ich. Also Klavier ist fast zu viel. Also es ist jetzt kein Kammerorchester, das Sie dann damit bestimmen, nicht? Also da hätten Sie mit Ihren Seiteninstrumenten in die Richtung gehen können. Ja, das hat mich ehrlich gesagt nie so interessiert. Ich wollte immer weg von der Klassik. Das habe ich natürlich als Kind gelernt, auch klassische Musik am Klavier. Aber irgendwann habe ich das abgelehnt. Also auch so inhaltlich. Man kommt ja irgendwie auf bestimmte Ideologien und so. Man ist auch vielleicht politisch engagiert. Bei mir ging das eher in die künstlerische Richtung, dass ich eben über die Rockmusik zum Jazz kam und zur Improvisation und dann zur neuen Musik eher. Also alles Alte wollte ich damals nicht mehr machen. Das musste immer alles. Immer noch so. Also, ich bin ein abenteuerlicher Mensch, ja, musikalisch auf jeden Fall. Hat Sie das auch ins Ausland geführt? Sind Sie außerhalb gegangen mit Musik? Immer wieder mal, ja, nicht oft, aber immer wieder. Also ich habe mit Stummfilmen auch in Warschau, in Rumänien habe ich eine Tour gemacht. In Kairo war ich gewesen mit dem Goethe-Institut. Ja. Das ist doch fantastisch. Was hat Ihnen denn daran gefallen? Hat Ihnen dieser Ausweg, hat das Sie wieder inspiriert, irgendwas zu improvisieren, was Neues zu komponieren? Sie meinen jetzt im Ausland die Reisen zu sein? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, ja, klar. Wenn Sie also in Rumänien waren, das ist doch, ich meine, es ist der Provinz von Rom, also es ist die einzige Sprache, die wirklich mit Portugiesisch und Italienisch und Französisch zusammenhängt. Das ist richtig. Nicht mit den ganzen slawischen Sprachen, was eine ganz ungewöhnliche Situation ist, finde ich. Ich war noch nie in Rumänien, also ich weiß es nicht. Ich kenne aber Rumänien. Ja. Also ich sag mal, letzten Endes inspiriert mich alles für meine Musik. Und ich habe mich schon immer für nicht-europäische Musik interessiert. Also ich habe fantastische afrikanische Musik gehört oder asiatische Musik. Das klingt jetzt sehr allgemein, aber auf jeden Fall gibt es überall Inspiration. Natürlich, aber ein richtiger Künstler muss das. Sie müssen eine Melange machen aus dem, was Sie da erfahren. Und diese Dinge sind etwas, was uns ja individuell ausmacht, ja, als Künstler. Also es war in Kairo besonders interessant, weil das war das Goethe-Institut, die eine deutsche Filmwoche organisiert haben. Und mit deutschen Filmen, und da waren eben auch deutsche Filme von Ernst Lubitsch wurden gezeigt. Und Ernst Lubitsch hat wiederum Filme gemacht, die sich, sagen wir, mit dem Morgenland das thematisieren. Und das war ganz interessant, diese Filme dort im Morgenland zu sehen, wiederum. Der deutsche Blick von Anfang des Jahrhunderts, von 1920, 25. Ja, auf jeden Fall auch. Ja. War natürlich alles in Deutschland gedreht, aber es war ein bisschen bizarr. Und es wurde auch diskutiert, was ich leider nicht mitverfolgen konnte, weil das Ganze wurde natürlich auf Arabisch und da war ich draußen. Ja, ja, aber ich bin sicher, dass Sie also auch das mit, so ein bisschen mitgekriegt haben, dass das eben doch natürlich sehr fremd ist, irgendwo doch sehr fremd natürlich für diejenigen, die es da betrifft. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Haben Sie denn da, als Sie dort waren, auch die arabische Musik, also konnten Sie auch, sind Sie einfach zu dem Festival oder konnten Sie auch noch reisen oder mit anderen Leuten, die vor Ort waren? Ich hatte selbst noch einen Workshop gegeben, also ich hatte eigentlich den ganzen Tag immer zu tun, ja. Aber ich habe einen kleinen Improvisationsworkshop, unabhängig von Stummfilmmusik, für Musiker aus Kairo gegeben. So. Und da musst du noch einiges... Da kam auch was zurück, natürlich, klar. Und behält man davon etwas bei, wenn man wieder zurück ist? Immer, ja. Und wie ist das mit Kontakten, bleibt das? Und wie ist das mit Musik, die jetzt im Jazzbereich ist, die jetzt hier in Ihrer Gegend ist? Kommen da auch Leute aus dem Ausland an? Machen Sie irgendetwas weiter mit denen? Also meine Bands, in denen ich spiele, meine eigenen Projekte, sind eigentlich gar nicht mit Leuten hier aus der Gegend, die wenigsten. Okay. Also ich spiele sehr viel mit Leuten aus Berlin. Okay. Es muss irgendwie auch praktikabel sein, natürlich. Natürlich. Ja. Ich habe auch eine Band mit einer Schlagzeugerin aus Barcelona und einem Bassisten aus New York. Das geht leider im Moment überhaupt nicht. Wobei ich mit dem Bassisten im Oktober dann hier auch auf Europa-Tournee sein werde. Also das ist immer im Fluss. Also ich bin immer auch im Suchen nach neuen Leuten, nach neuen Inspirationen. Wenn ich an Internet denke, im Moment ist ja vieles mit Zoom und auch mit Musik mit Zoom. Das große Problem mit dem Zoom ist, dass es natürlich nicht gleichzeitig ist. Das heißt, man muss es wirklich schneiden. Also wenn da irgendwer spielt und wenn man Musik ja, über das funktioniert nicht. Also Sie wollen es in Persona machen. Das funktioniert nicht. Ja. Musik ist eine körperliche Sache. Musik ist eine spirituelle Sache. Da muss man zusammen sein. Ja. Das glaube ich, ja. Und eine Plastikwand hilft auch nicht, also dazwischen. Wenn man so etwas sieht, dann ist man so weit voneinander entfernt. Glasscheibe, Plastikwand, ist auch nicht ist da. Nicht schön, aber besser als digital. Also das machen Sie dann eher? Ich mache auch digitale Sachen, aber wirklich dann auch... Also ich sag mal, also nicht als ob live, sondern wirklich digital. Ich habe ein Projekt mit Kölner Musikern gemacht, da haben wir wirklich improvisiert und zwar nacheinander. Okay. Wir haben das gar nicht so getan, als wäre das live. Aha. Wir haben gar nicht miteinander gespielt, sondern es ist nacheinander übereinander geschichtet worden, was sehr interessant war. Ja. Wir wussten alle nicht, was dabei rauskommt, weil wir uns auch gar nicht gehört haben gegenseitig. Also der Produkteur, der die Produktion dann zusammen genau, hat, genau. Also das waren ja Sie dann. Also haben Sie noch jemanden? Es waren vier Musiker, die kleine zweiminütige Beiträge abgeliefert haben und der Produzent, der selbst auch Musiker ist, hat das dann zusammengeschnitten. Und das war irgendwie ganz spannend, komisch, aber trotzdem ein tolles Ergebnis. Ja. Und diese Band wird jetzt im September live spielen. Ich bin sehr gespannt, wie das live wird. Weil es geht um freie Improvisation. Okay, aber auf dem Thema oder ja? Also werden Sie sich an das halten, was Sie da gemacht haben? Wahrscheinlich nicht. Weil das war wirklich digital und das war, es war so ein bisschen entfremdet. Aber das war gut. Das war spannend. Ja. Und jetzt treffen wir uns zusammen auf der Bühne und dann lassen wir es hoffentlich krachen. Mal schauen. Das wird hier in Wiesbaden im Marleen sein. Es gibt da einen neuen Veranstaltungsort, direkt am Bahnhof ist der. Ja. Also ist das auch hinter dem Bahnhof, wo das Monau ist? Oder? Nee, auf der anderen Seite, im Lilienkarree. Okay. Das Lilienkarree heißt jetzt Lilly und die Stadt hat dort einen Veranstaltungsort installiert. Schön. Für die freie Szene in Wiesbaden. Das ist prima, denn dieses Lilienkarree war eigentlich so ein bisschen separat. Man wusste nicht so richtig, damit anzufangen. Also es war ein Ort, der sich schon jetzt zweimal regeneriert hat. Naja, ich glaube, es ist ein Ort, der gemacht wurde, um Gewerbesteuer einzunehmen. So nehme ich es mal an. Ja, so sind die Einkaufszentren. So sind die Einkaufszentren, ja. Aber Commerce ist Teil dessen. Jetzt möchte ich mal zurück auf Ihre Improvisation bei den Stummfilmen, denn das war ja auch, da war sehr viel Technik dabei. Also erzählen Sie mir doch mal ein bisschen was von Klavier und... Also, ja. Was Sie da gemacht haben. Das konnte man auch gar nicht so von weitem sehen, was Sie da. Wie macht man das? Was macht man da? Also mich hat als Pianist dann immer schon interessiert, nicht nur auf den Tasten zu spielen. Oder das kam irgendwann mit Hören von neuer Musik. Man hört John Cage, das Klavier, wie klingt denn das, was macht der da? Okay, ich spiele mal auf den Saiten, ich lege Sachen auf die Saiten, ich präpariere das Klavier, ich manipuliere das Klavier, um zu anderen Klängen zu kommen. Das Klavier ist auf eine Art ein begrenztes Instrument. Ich kann die Tonhöhe nicht verändern. Ich spiele einen Ton und der ist da. Der klingt aus. Ich kann erstmal nichts machen. Können zwei gleichzeitig spielen. Natürlich, klar, alles ausprobieren. Aber mich hat immer interessiert, sagen wir, das Klavier zu anderen Klängen zu kommen mit meinem Instrument. Und ein Weg ist jetzt seit neuestem oder seit ein paar Jahren, dass ich Elektronik benutze. Und dieses Gerät, was ich da hatte, ist ein Looper. Ich kann mich aufnehmen und sofort wieder abspielen lassen in Schleifen und kann dann Effekte drauflegen und solche Sachen. Und das mache ich jetzt sehr gerne, sowohl mit E-Piano, wenn es kein Flügel gibt, im Kino oder wo auch immer, oder eben mit dem Flügel. Also der Flügel war dort, Ihre Sache, Technik haben Sie mitgebracht? Ja, natürlich, genau. Ja. Und wenn Sie reisen, dann hofft man Ähnliches zu finden oder Sie müssen dann alles... Gut, das ist immer die Absprache natürlich mit dem Veranstalter. Jetzt in Karlsruhe werde ich auf dem Klavier spielen beim Stummfilmfestival, da werde ich aber auch die Elektronik mitbringen. Okay, und das haben Sie quasi im Klangkörper aufgelegt, dieses Ding, oder stand das nur da so? Weil ich sah so eine Box und Sie haben ja das mit... Das ist verstärkt, das ist natürlich verstärkt. Okay. Also es ist technisch ganz einfach, es ist ein Mikrofon, das im Klavier ist. Ja. Und über dieses Mikrofon nimmt mein Looper, mein Gerät, das auf, spielt das sofort wieder ab über eine Lautsprecherbox. So. Und das mischt sich dann natürlich mit dem Originalklang vom Klavier. Und Sie können auch noch dazu spielen. Also wenn Sie das natürlich ablaufen lassen, natürlich. Dann müssen Sie quasi... Es ist wie ein Playback sozusagen. Ja, natürlich. Aber ich meine, Sie müssen ja diese Töne auch erzeugen. Und ja, diese genau. Töne waren ja zum Teil... Waren das alles Klaviertöne? Das waren alles. Das ist alles im Ursprung. Es ist auch alles live entstanden. Das ist mir wichtig. Ich habe keine Zuspielbänder benutzt jetzt, die ich vorbereitet habe oder so. Sondern es ist alles live entstanden. Das Konzept gewesen, dass man dann hätte auch... also hören können quasi. Ich finde, es hat interessant gewirkt und vor allem gerade diese dramatischen Punkte, wo da, also weiß ich, die Rakete losgehen soll und nicht losgeht und solche Sachen. Haben Sie mal alte Filme sich angehört mit Musikbegleitung? Gab es das, dass man quasi, wo Sie sich hinsetzen und sagen, das hat jemand anders dazu gemacht? Ich habe mir das angehört, ja, natürlich, klar. Wobei ich in meiner Vorbereitung, muss ich sagen, immer, also wenn ich mir den Film anschaue, für die Abendvorstellung, immer ohne Musik höre. Okay. Also ich will natürlich meine eigene Musik, meine eigenen Klänge finden dazu. Ich versuche als Musiker nicht zu illustrieren, sondern ich habe über die Jahre gemerkt, die Filme, die vertragen... ziemlich viel. Ja. Die vertragen ziemlich viel Musik, die vertragen Stille, die vertragen ganz merkwürdige Musik. Und es ist immer letzten Endes im Auge des Betrachters, Betrachterin, das zusammenzusetzen und zusammenzubauen. Ja. Ich habe da auch schon Ärger bekommen. Ich weiß nur, als eine Dame mal rauskam, die hat zu mir gesagt, ich weiß nicht mehr, welcher Film es war, die hat gemeint, Sie könnten doch mal was Tänzerisches spielen. So. Das hat ihr gar nicht gefallen, was ich da gemacht habe. Ja. War das schon mit Ihrem Looper? Nee, es ist auch schon lange her. Das ist auch schon lange her. Das ist auch die Frage, was man darunter versteht. Ja, es war wahrscheinlich ein Film, der irgendwie eine Komödie oder mit Tanzszenen. So, das ist natürlich sehr witzig, wenn man auch Publikumsreaktionen erfährt. Gibt es denn auch das Gegenteil? Gibt es Leute, die passioniert sagen, das war... Ich meine, es ist auf Sie sofort einer auf zugestürmt, ein Herr, und hat, ich weiß nicht, was er gesagt hat, ich habe ja gewartet. Was sagen die Leute, wenn sie fertig sind? Ach, ich meine, die meisten sind begeistert, sag ich mal. Natürlich kommt man nicht umhin, wenn es einem nicht gefällt, sagt man ja, das nicht. Das ist ja schon ein das Fan, der versteht man, ja. Ich habe es mir eigentlich angeschaut, Frau Moth, weil ich gesagt habe, ich komme komme jetzt aus Florida, da ist der Mondflug, also das ist irgendwie schon mit NASA verbunden. Natürlich guckst du jetzt mal an, wie die früher, ich meine, ich kenne Peterchens Mondfahrt. Ja. Es gibt ja auch sehr schöne alte Filme und so mit. Ja, ich finde vor allem die Kulissen super. Ich bin auch schon mal durchgestolpert im Musée des Monuments, im Filmmuseum in Paris. Da sind von, glaube ich, Dr. Caligari sind da die Sets und das sind große Pappdinger. Also wenn Sie sehen, wie improvisiert das war, gerade um den Effekt. Ja. Natürlich, ich meine, das war seiner Zeit geschuldet, aber Caligari ist natürlich, was die Bauten anbelangt, großartig. Ja. Also es wirkt total artifiziell, der ganze Film. Ja. Und das hat großen Einfluss damals gehabt. Ja. Also dieser Expressionismus und sozusagen. Die Gesichter, das ist etwas, was heutzutage ja nicht mehr so passiert im Film. Also ich habe ja mich totgelacht, dass das Willy Fritsch war, jetzt in Frau im Mond, weil ich den ja nur mit Stimme kenne. Also der hat ja auch noch gesungen. Ja. Und wenn die Leute dann singen, dann brauchen sie ihre Augen nicht mehr so weit aufzumachen. Also irgendwie kommt dann die anderen Sinne kommen dann zum Tragen. Und das ist ja auch sehr gewöhnungsbedürftig, wenn man dann wieder zurück zum Stummfilm geht. Ich denke immer an indischen Tempeltanz. Weil sie, oder auch an asiatische Soap-Operas, denn die arbeiten noch, Spanier und Subkontinent-Leute arbeiten mit wahnsinnig vielen alten Konventionen, die Konvention des Gesichtsausdrucks, der alles sagt. Da brauchen sie die Sprache gar nicht zu können. Da sitzen wir davor, das ist der Böse, das ist der Gute, das ist schon so drin. Und das machen die in den Ländern weiter. Während wir also komplett davon abgekommen sind. Das heißt, wenn sie zurückgehen zu Stummfilm, ist es eine Konvention, die woanders weiterlebt. Also man könnte natürlich sagen, es ist vielleicht eine archaischere Ausdrucksformen mit Gesichtsausdrücken zu arbeiten, auf jeden Fall. Aber das wurde schnell abgelöst durch den Tonfilm. Die Technik ging einfach weiter und man wollte dahin. Das war damals unerhört. Also es gab viele Leute, viele Regisseure, die sich dagegen gewehrt haben. Und die Tonfilme auch weitergemacht haben wahrscheinlich Aber ich glaube, Fritz Lang, wenn ich an die Schauspieler, also Lorre und solche Leute, die sind ja auch zum Teil in Amerika gelandet, das war ja dann nicht mehr Stummfilm, das waren ja dann auch Tonfilme. Aber diese Leute, die Schauspieler haben ganz gut, die haben das ganz gut geschafft. Ich weiß nicht. Manche haben es geschafft, manche nicht. Manche hatten keine gute Stimme für den Film. Die sind dann untergegangen. Ja. Ja, okay. Aber viele natürlich, Peter Lorre, aber soweit ich weiß, hat er gar keinen Stummfilm. Ich kenne ihn nicht aus dem Stummfilm. Natürlich aus Fritz Langs M, eine Stadt sucht einen Mörder. Das ist ein Langfilm, ne? Das ist ein Langfilm, ja. Sehen Sie, der Lang kommt ja vom Stummfilm. Also ich nehme natürlich an, dass er auch Regie so geführt hat, dass er den auch noch dahin geführt hat, dass dieser Gesichtsausdruck noch ein wahnsinnig wichtiges Element ist. Ja. Haben Sie Themen, wenn Sie durch einen Film gehen, ist da, wenn Sie improvisieren, kommt da immer wieder ein gleiches Sujet in dem, oder Thema halt? Es gibt Leitthemen, vielleicht nicht im klassischen Sinne, aber das können wirkliche Melodien sein, es können Rhythmen sein, es können aber auch einfach nur Klänge sein, aber die immer wieder auftauchen und die den Film auch so sozusagen rhythmisieren über einen langen Bogen hinweg. Ja. Denn ich glaube, alle die sich so etwas anschauen, die sind ja auch natürlich, kommen auch wegen der Musik zu diesem Film und es ist ein ganz wichtiges Element. Ich habe eine Dame interviewt, die heißt Rosa Rios. Die ist mit 106 gestorben. Die hat schon in Radio City Music Hall hat sie gespielt. Mit einem wunderschönen 20er-Jahre-Kleid. Und wir haben uns alle gefragt, wie alt ist sie denn, die Dame? Und ist also in den 2000ern erst gestorben. Es ist also Wahnsinn, dass man das überhaupt miterlebt, dass jemand diese Zeitspanne durchmacht. Und sie hat zu Hause drei Wurlitzer-Orgeln gehabt. Oh. Und eine durfte sie nicht spielen, sonst wären die Nachbarn aus dem Bett gefallen. Mhm. Und wie ist das bei Ihnen mit Musikinstrumenten und Nachbarn? wenn Sie improvisiert? Machen Sie das zu Hause? Und dürfen die Nachbarn da mithören? Die dürfen sich dran erfreuen, ja. Nein, ich habe einen eigenen Proberaum, wo ich Tag und Nacht spielen kann. Ich spiele allerdings auch zu Hause, ja. Aber ich habe sehr nette Nachbarn und man kennt sich. Und okay, also das nicht funktioniert. Musiker, sondern aber quotieren, was Sie da ja machen. Und wenn Sie auf Bühnen gehen, brauchen Sie da Zeit, um sich einzuspielen? Ist das mit Jazz ähnlich wie mit Klassik? Natürlich, ich meine, ich bin als Pianist immer darauf angewiesen, auf das Instrument, das ich gestellt bekomme. Und das kann ich leider, weil ich nicht darum Daniel Barenboim heiße oder Lang, kann ich das nicht selbst bestimmen. Stellt mir dann Steinway so und so hin. Das funktioniert leider nicht. Ja. Aber ein gestimmtes Klavier, ja. Natürlich. Ja. Trotzdem ist jedes Instrument anders, was ich auch sehr schätze. Ja. Aber ich muss mich immer eine gewisse Zeit einspielen und auf den. Es ist nicht nur das Klavier, es ist der Klang im Raum, ja, und alles die Atmosphäre und so. Ja, ich brauche meine Zeit. Ja. Und welche Atmosphäre ist am schönsten, wenn Sie träumen dürften? Ach, ich bin eigentlich, ich bin kein Träumer. Ich nehme gerne das, was kommt. Aha. Und kann das zusammensetzen. Und wenn ich das als Kino nochmal nur in der Stummfilmmusik bin, ich bin immer wieder fasziniert und geflasht. Ich gucke mir zu Hause den Film auf dem Rechner an oder auf meinem Fernseher und da habe ich so einen kleinen Bildschirm und das ist alles so trocken und ich denke, naja, okay, gut, den Film machen wir jetzt auch noch. Und dann sitze ich im Kino und habe diese riesen Leinwand und es ist jedes Mal wieder, dass ich denke, wow, toll, das ist es, dieses Lichtspiel, die Dunkelheit, dieser dunkle Raum mit der großen Leinwand und das ist meine Inspiration für die Musik auch. Ich bereite manchmal zu Hause was vor und sitze im Kino und der Film geht los und ich denke, das kannst du nicht spielen, du musst was anderes machen. Mache ich dann auch. Hat es mit dem Bildschirm, mit dem zu eng? Ja, klar. Es ist dieser riesige Raum, der durch die Leinwand ausgefüllt wird, was das Kino auch ausmacht. Ja. Auch wenn ich als Gast ins Kino gehe, ich sitze ja mittendrin, also mein ganz gesamtes Blickfeld ist von der Leinwand ausgefüllt. Und das ist der Zauber des Kinos. Ich glaube, das haben wir auch alle sehr vermisst fürs Jahr. Also ich kann auch nicht mehr zu Hause irgendwelche Filme vorschauen. Ich kann ja Filme sehen, aber Sie haben recht. Also das Kino ist wahnsinnig wichtig. Also als Medium, finde ich. Es ist ja, jetzt unabhängig davon, was gezeigt wird, da kommt es auch nochmal drauf an. Aber dieses Streaming ist nicht gut genug. Nee. Und jeder Raum zu Hause, und wenn der noch so groß ist, es gibt ja so Leute, die sich ein Kino zu Hause einbauen. Mhm. Das ist für mich nicht. Ich brauche den Fisch, ich brauche das. Ich brauche auch die Atmosphäre des Alten, finde ich. Ja, also Kino ist für mich nicht alt unbedingt. Also ich versuche natürlich ich mache ja keine alte Musik, ich mache ja keine Stummfilmmusik. So Stummfilmmusik ist für mich keine Kategorie als Stil. Nein, aber es ist natürlich, hat seine Konvention, nicht? Ich meine, wenn Sie das spielen, dann gibt es bestimmte dramatische Elemente, die Sie dann auch mit einbauen, oder? Es gibt bestimmte dramatische Elemente, die ich berücksichtigen muss. Ja, okay. Ja. Das kann auch heißen, dass ich, wenn der Film gut ist, dann, ich sage immer, wenn der Film gut ist, brauche ich eigentlich keine Musik. Ja. Und ich versuche, in meinen besten Momenten gelingt es mir so zu spielen, als wäre ich gar nicht da. Zu wenig zu spielen. In anderen Momenten spiele ich ein richtiges Konzert. Das haben ja auch schon Leute gesagt, ach, ich habe die Augen zugemacht, ich fand den Film nicht so interessant. Ich habe ihr Konzert so genossen. Gut. Aber eigentlich brauchen richtig gute Filme gar keine Musik. Dann wird das für mich ein Gesamtkunstwerk und dann kann ich meine Musik von einer ganz anderen Position aus dazu spielen. Machen Sie dann auch mal einen Film leise und improvisieren dazu, wenn er auch ein Film ist mit Musik? Also jetzt nicht im Kino, sondern so für sich. Wäre das was? Also würden Sie sagen, das würde ich jetzt ganz anders interpretieren? Ja, also das denke ich schon. Natürlich höre ich immer in allen Filmen, die ich schaue, auf die Filmmusik. Interessanterweise fällt den meisten Leuten, ach, war da Musik? Fällt denen gar nicht auf, dass da Musik ist. Ja? Das kommt auf den Film an und die Person an. Aber das stimmt natürlich, natürlich, auch sehr darauf, natürlich. Weil ich einfach gewisse Dinge, die hört man nicht oft und dann sage ich mir hinterher, das willst du sehen, was das war. Das möchte ich gern wissen. Ja. Aber man braucht ein bestimmtes Ohr dafür. Und Filmmusik in den meisten Mainstream-Filmen kommt von der Stange und klingt eigentlich immer gleich, habe ich das Gefühl. Also, es gibt wenig Filme, die herausfallen. Waren wir sehr begeistert von Herrn Zimmer und das wird auch Profis, ist das gleich. Da haben Sie vollkommen recht, das hat sich also nicht mehr so gewandelt. Irgendwann machen die Leute, was gefällt, was kommt an, das wird dann weitergemacht. Und das ist schade, das weiß ich bei jeder Kunst. Wenn sie eingefahren sind, wird es uninteressant. Aber es wird uninteressant, glaube ich, für uns, die wir selber was machen. Wenn sie selber etwas Kreatives machen, dann wollen sie nicht immer das Gleiche. Ja, das ist richtig, aber ich sagen wir, ich erwarte das nicht, aber ich freue mich über Zuhörerinnen, die aktiv sind. Aktiv wie? Aktiv mithören, also aktiv durch Hören gestalten sozusagen. Okay. Das kann ich natürlich, das kann ich dadurch beeinflussen, was ich mache. Wenn ich Mainstream-Klavier spiele, stumpfe Musik, dann rauscht das so durch, also so wie die meisten Filme. Okay. Aber wenn es ein bisschen anders ist, wenn vielleicht ein paar schrägere Klänge, ungewöhnlichere Klänge kommen, dann muss der Mensch, der zuhört, der muss was damit machen. Okay. Es ist natürlich beim. Sehen Sie das physisch, wenn die das wollen? Sehen Sie die Rezeption? Nein. Das ist natürlich stärker bei Konzerten, die ich spiele, weil da ist nur die Musik da. Ja. Das Auge lenkt immer das Ohr ab. Immer. Und wenn Sie dann stehen vor mir und Sie sehen, dass jemand reagiert auf das, was Sie machen? Ich bin in der Situation, dass ich, wenn ich auf der Bühne bin, ob ich Stummfilm mache oder Konzert, dass ich das Publikum nie sehe. Das liegt an meinem Instrument. Okay. Ich bin auch ganz froh drum. Ja, ja. Ich wäre nicht gerne Saxophonist, der die ganze Zeit nach vorne ins Publikum gucken muss. Ich will Ihnen was erzählen. Markus Groh ist ein Pianist, den ich kenne. Und er saß und spielte. Und es war eine Loge. Und ich saß vorne, Mitte, also habe gesehen, er spielt, Loge ist in seinem Blickfeld gewesen. Und da war eine Dame, die hat also getanzt mit den Armen von der Loge. Also wir haben gedacht, die springt gleich auf die Bühne. Also wir haben alle so ein bisschen das beobachtet, beides. Und da habe ich ihn auch so gefragt. Und sagte, das ist fantastisch. Das ist fantastisch, weil das wirklich eine Kommunikation war, die er ganz unerwartet. Es muss irgendwie eine Kommunikation zwischen den Künstlerinnen auf der Bühne und dem Publikum da sein. Ja. Und das wenn das auch nur, ich spüre was, ich spüre irgendwas spüre ich, das klingt jetzt mysteriös, nein, ist es wahrscheinlich auch. Nein, es ist gut, denn es inspiriert Sie ja etwas anderes. Natürlich, genau. Und das ist wichtig. Und ich glaube, die Kommunikation, wie auch immer die, auf welcher Ebene die stattfindet, ist ein so wichtiges Element der Kunst. Ja? Und dafür freue ich mich, dass man solche Dinge besprechen kann und dass man sie auch anderen klar macht. Wisst ihr, wenn wir darüber sprechen, dann horcht jemand anders auf. Er kann es hören, er kann jetzt auch das beobachten. Das würde mich freuen, ja. Das möchte ich mir wünschen, dass da noch viel mehr sowas passiert. Nicht, dass Damen auf die Bühne springen, nicht unbedingt. Vielleicht haben sie ja solche Fans auch. Kann ja sein, in anderen Kulturen, in dieser Kultur. Aber ich wünsche Ihnen ganz, ganz tolle Tage und viele, viele davon und uns. Dass uns lange erhalten bleibt. Bleiben Sie gesund. Danke, Sie auch. Ganz herzlichen Dank. Ich bin Susanne Nielsen und wir haben uns sehr gefreut über dieses Interview. Und ich wünsche Ihnen, wie gesagt, alles Gute und tschüss, ciao, auf Wiederhören. Bis wir uns am nächsten Sonntag wiederhören. Auch wenn ich mich schon verabschiedet habe, das war während unseres Gespräches, möchte ich mich noch einmal herzlich bedanken bei Ihnen fürs Zuhören und vor allem möchte ich Ihnen sagen, wo Sie mehr zu diesem interessanten Pianisten und Komposer finden. Und zwar, wie gesagt, Uwe Oberg und er ist in Wiesbaden, aber auch überregional tätig. Und wenn Sie sich in seine Kompositionen und anderes einhören möchten, schauen Sie gerne auf seine Webseite www.uweoberg, also uweoberg.de. De natürlich immer für Deutschland. Herzlichst Ihre Susanne Nielsen und am Mikrofon natürlich ich und unser Produzent Bill Davidson puzzelt die Sendung immer wieder schön zusammen und wir freuen uns, dass wir Ihnen dieses Gespräch bringen konnten. Seien Sie nett zueinander. Tschüss, ciao, bleiben Sie gesund und tschüss.